Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Neger, hier kommt unser Reichskoloniallied. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Früher bestand ganz Afrika fast nur aus Kolonien. Da herrschte Recht und Ordnung, kein Schwarzer musste fliehen. Da gab's Arbeit für alle und genug zum Fressen. Verdammt lange ist es her und lange ist es vergessen. Euch steckt der Masai auf den Bantu ein, was der Hut und den Kaffern tut. Überall herrscht Bürgerkrieg, Wohnungs- und Hungersnot. Und wenn sie keine Lösung finden, kommen sie alle hier zu uns. In Hainbäumen und Flüssen, diese schwarzen Tänze und Kunst. Und mit traurigen Augen, schon mit Mono und Lobi. Und es hat ein Ruf, von Victor bis Nairobi. Wenn durch die Savanne die Gazellen singt, Afrika braucht wieder Kolonien. Afrika braucht deutsche Kolonien. Früher war es in Afrika mein wundervolles Land. Heute stehen dort unsere weißen Brüder mit dem Rücken an der Wand. Ein Affe namens Mandela, den Affenpräsident. Und bekommt von der Scheiß-UNO alberne Orden umgehängt. Und Makaka und Mandel haben jetzt noch freie Wahlen. Und den Kandidaten holen in der Nacht die Kannibalen. Und mit traurigen Augen schaut mit Mono und Nobi. Und das hat ein Ruf von Bildung bis Nairobi. Wenn durch die Savanne brauches Killer zieht, Afrika braucht wieder Kolonien. Afrika braucht deutsche Kolonien. Was meint ihr, wie sich die dummen Schwarzen freuen, wenn wir braven Deutschen sie ordentlich betreuen? Wir bringen ihnen bei, was sie lang vergessen, ihre Blöße zu bedecken und nicht einander aufzufressen. Und von Togo bis Ostafrika sind Pest und Kamerun. Herrscht wieder deutsche Pünktlichkeit, es gibt genug zu tun. Und lauter als das Rauschen des Victoria-Falles singen dankbare Schwarze Deutschland über alles. Und mit glücklichen Augen schaut Pimpona und Nobi. Es ist ein frohes Negerlachen von Windhoek bis Nairobi. Wenn durch die Savanne unsere Schutztruppe zieht, Afrika hat wieder Kolonie. Afrika hat deutsche Kolonie. Eier Safari!